Erster Jahwe sprach zu Mose. Zweiter spricht zu Aaron. Er soll die Lampen aufstellen. Die sieben Lampen sollen nach vorne leuchten. Dritter Aaron tat, was Jahwe sagte. Er stellte die Lampen auf. Sie leuchteten nach vorne. Vierter der Leuchter war aus Gold gemacht. Er war kunstvoll gearbeitet. Jahwe zeigte Mose ein Bild. So wurde der Leuchter gemacht. Fünfter Jahwe sprach wieder zu Mose. Sechster nimm die Leviten aus dem Volk Israel. Mache sie rein. Siebter so sollst du sie reinigen. Spreng Wasser auf sie. Sie sollen ihren ganzen Körper rasieren. Sie sollen sich waschen. Achter sie sollen einen jungen Stier nehmen. Dazu ein Opfer aus Mehl und Öl. Du sollst einen zweiten jungen Stier nehmen. Das ist ein Opfer für Sünden. Neunter bringe die Leviten zum Zelt. Versammle das ganze Volk Israel. Zehnter bringe die Leviten vor Jahwe. Die Israeliten sollen ihre Hände auf sie legen. Elfter Aaron soll die Leviten vor Jahwe bewegen. Das ist ein Opfer vom Volk Israel. Dann können sie Jahwe dienen. Zwölfter die Leviten sollen ihre Hände auf die Stiere legen. Opfere einen Stier für Sünden. Opfere den anderen Stier als Brandopfer. Das macht die Leviten rein vor Jahwe. Dreizehnter gibt die Leviten Aaron und seinen Söhnen. Bewege sie als Opfer für Jahwe. Vierzehnter trenne die Leviten vom Volk Israel. Sie sollen mir gehören, sagt Jahwe. Fünfzehnter danach dürfen die Leviten im Zelt dienen. Du sollst sie reinigen. Bewege sie als Opfer. Sechzehnter sie gehören ganz mir. Ich habe sie genommen. Sie sind anstelle der ersten Söhne Israels. Siebzehnter alle ersten Söhne Israels gehören mir. Auch die ersten Tiere. Ich tötete die ersten Söhne in Ägypten. Da habe ich sie für mich genommen. Achtzehnter ich nahm die Leviten. Sie sind anstelle der ersten Söhne Israels. Neunzehnter ich gab die Leviten Aaron und seinen Söhnen. Sie sollen im Zelt dienen. Sie schützen das Volk Israel. So kommt keine Krankheit über das Volk. Zwanzigster Mose, Aaron und das Volk taten dies. Sie taten alles, was Jahwe sagte. 21. Die Leviten machten sich rein. Sie wuschen ihre Kleider. Aaron bewegte sie als Opfer. Aaron machte sie rein. 22. Danach dienten die Leviten im Zelt. Aaron und seine Söhne leiteten sie. Sie taten alles, wie Jahwe es befahl. 23. Jahwe sprach wieder zu Mose. 24. Die Leviten sollen dienen. Sie sollen ab 25 Jahren arbeiten. Sie arbeiten im Zelt. 25. Ab 50 Jahren müssen sie nicht mehr dienen. Sie sind frei von der Arbeit. 26. Sie können ihren Brüdern helfen. Aber sie sollen nicht mehr selbst dienen. So sollst du mit den Leviten umgehen.